Alle anderen machen vielleicht alles immer richtig, aber warum schafft man es dann selber nicht, die Zweierbeziehung in die richtigen Bahnen zu leiten? Das ist die Frage, mit der sich die Paare seit eh und je auseinandersetzen. Für Gitti, die lebenslustige PR-Agentin, und ihren Freund Chris, den vielleicht allzu sensiblen Architekten, stellt sich die Grundsatzfrage im Urlaub. Ihre Beziehung ist noch reichlich unsicher. Ferien auf Sardinien, im spießigen Häuschen seiner Eltern, sollten eigentlich Abhilfe schaffen. Beim Abhängen am Pool, beim Tuchteln, bei liebevoll albernen Scherzen, die man sich in der abgeschiedenen Zweisamkeit erlaubt. Aber es funktioniert nicht. Bald kristallisiert sich heraus, dass jeder unterschiedliche Erwartungen hat. An das Leben, an sich, an den anderen. Da man Probleme von zu Hause mitgeschleppt hat, einander eigentlich Wichtiges verschweigt und sich eher verstellt, als die Dinge beim Namen zu nennen, ist die Stimmung bald vergiftet. Darf ich dich mal was fragen? Nö. Hast du mich manchmal? So eine Frage jetzt. Zum Beispiel jetzt im Wohnzimmer eben. Da war doch sowas in deinen Augen, hä? Das war doch Hass. Ich hasse dich ja manchmal. Ich hab dich nicht gefragt. Aber ich hasse dich. Ich hab dich nicht gefragt. Die Atmosphäre gerät noch ein wenig mehr aus dem Lot, als sich ein weiteres Pärchen einfindet. Ein Studienfreund von Chris, scheinbar erfolgreicher, auf jeden Fall selbstbewusster und mit einer Freundin gesegnet, die offenbar alles an ihm toll findet. Da eskalieren die Missverständnisse. Gittis Parteinahme für Chris wird als peinliche Bevormundung empfunden, die Verletzungen nehmen zu und der Druck zur Anpassung wird unerträglich. Das ist von der jungen Regisseurin Marin Ade mit großer Genauigkeit, aber auch mit einer wissenden, zärtlichen Anteilnahme beobachtet. Und bei aller Melancholie erzählt sie die fast beiläufige Geschichte durchaus mit einem ausgeprägten Sinn für Komik. Das kommt so überzeugend rüber, weil ihre beiden Darsteller, Lars Eidinger und Birgit Minichmeier, die ausgefeilten, dabei immer stimmigen Dialoge mit großer Selbstverständlichkeit und so verblüffend lebensnah vermitteln. Und so kommt es, dass wir diesen Szenen vor einer Ehe fasziniert und immer auch ein bisschen ertappt zuschauen und am Ende nicht wissen, was wir den beiden wünschen sollen, die wechselseitig unsere Sympathie und Verständnis erobert haben.